Finaltag, 21.07.2013. Das erste große Blockbuster-Finale steht vor der Tür. Borussia Mönchengladbach heim beim Traditionscup, Telekom, Drosselcom Cup, hast du ihn so schön tituliert, ja. 2013 gegen den FC Bayern München, Pocho. Aber diese Ausgabe hier ist noch eine ordinäre Transfer-News-Ausgabe, aber im Laufe des Abends wird es dann noch einen Stammtisch geben, einen Firken zu Ever Stammtisch, powered by Reds, 250. Ausgabe. Nochmal Gratulation, nicht von uns. Pocho, ich begrüße dich. Ja, schönen guten Tag, hallo. Es ist ja wirklich, also ein, was war das gestern für ein Tag, oder? Der Telekom Cup? Ich habe eben im Internet gelesen, oder beziehungsweise einen Artikel aus der Bild am Sonntag, wo drin stand, Dortmund verliert das erste Titelchen. Ja, ja, ja. Titelchen. Das erste Titelchen. Ja. Ein Titelchen. Ein Titelchen. Fand ich einen sehr schönen Ausdruck. Ja, was war es gestern für ein Tag? Unfassbar, ne? Also ich meine, man war ja froh, dass man mal wieder die Top-Mannschaften der Bundesliga, abgesehen vom HSV, sehen konnte beim Telekom Cup. Und ist ja auch schön, kann ja jeder sich im Free-TV angucken. Und es waren auch zwei, meiner Meinung nach, sehr interessante Spiele. Sowohl natürlich das Gladbach-Spiel, weil es spitz auf Knopf bis zum Schluss stand. Wirklich bis zum Schluss. Unfassbare Spannung. Ey, ich konnte es gar nicht mehr ertragen fast. Also. Ja. Und natürlich, das Bayern-Spiel hat gezeigt, dass selbst in der Vorbereitung der HSV nicht besser ist als ein Trainingsgegner. Ja, finde ich schön, dass du aber bei deiner ganzen Lobhudelei gerade nicht einmal erwähnt hast, dass vielleicht auch der FC Bayern München ja, ordentlich gespielt hat. Ich meine, das 2:0 war, es war, gelinde gesagt, besser kannst du es nicht spielen. Nein, klar, natürlich. Thiago. Also Thiago war stark. Ne? Thiago hebelt die komplette Mannschaft aus, das HSV, die komplette Mannschaft ausgehebelt mit einem Schlenzer. Ribéry blitzschnell reagiert, legt ab im Rückwärtslaufen auf Mandzu, Mario Mandzukic. Und da, dann steht 2:0 und dann war auch so ein bisschen der Bann gebrochen. Und ja, ich glaube, so wird es den ein oder anderen Mannschaften gehen in der kommenden Spielzeit, dass vielleicht am Anfang noch gut gegengehalten wird, aber dann, wenn es mal 1:0 steht, es auch ganz schnell dann gehen kann, dass sie sich die nächsten Tore einfangen. Und ich finde, dieser Telekom Cup gestern, der war wirklich, ich war ja auch schon mal live da auf Schalke damals, vor 2 Jahren oder 3 Jahren oder sowas. Ich finde, das ist eine ordentliche Standortbestimmung. Also es ist natürlich nichts, dieser alte Glaspokal, den können sie sich wirklich in den Arsch reinschieben dann am Ende. Aber man kann da schon mal sehen, was Phase ist. Und ich finde, man hat es ganz klar bei Dortmund gesehen, da fehlt noch ein bisschen. Also natürlich jetzt mit Mkhitaryan verletzt, 4 Wochen verletzt, das ist schon richtig heftig. Dann war ja, glaube ich, auch noch so eine Magen-Darm-Geschichte. Hast du das mitbekommen? Habe ich mitbekommen, sowohl beim Spider-Man. Als auch beim Blaschikowski, glaube ich. Ne? Und bei Gündogan. Ach, da auch noch. Ja, beim besten Spieler der Welt. Ilkay Gündogan war auch ein bisschen angeschlagen. Und ich finde, man merkt doch ganz klar, das habe ich heute auch bei Sport1 in dieser Bundesliga-Geschichte, Bundesliga-Spezial, wie auch immer, gesehen, dass wenn sich hinten wirklich mal der Schmelzer verletzen sollte, dass du natürlich da den Großkreuz, den kannst du ja anscheinend überall hinstellen, dass du den dahin verlagern kannst. Aber ich glaube, wenn sich wirklich auf lange Zeit hinten der Schmelzer mal verletzen sollte, dann haben die Dortmunder wirklich ein drastisches Problem. Genauso sehe ich es aber auch bei Lewandowski. Wenn der sich verletzen sollte, dann müssen sie komplett ihre Formation umstellen und wahrscheinlich mit einer falschen 9 spielen. Aubameyang oder sowas, ne? Ja, wobei, ich habe das auch gelesen, diese Verletzungssorgen beziehungsweise diese Magen-Darm-Grippe. Man darf aber auch nicht vergessen, dass sowohl zwar dann auch Dortmund, als aber auch Borussia Mönchengladbach niemals in der Bestformation gespielt hat und Dortmund trotzdem kein Tor geschossen hat gegen Gladbach. Ne? Also das muss man auch mal sagen. Für die Gladbacher spielten sowohl Younes als auch Korb, als auch der neue Kramer und so. Also das, auch da war nicht die beste Aufstellung. Leute wie Juan Arango, Patrick Herrmann und Luc de Jong waren auf der Bank. Also das kann man als Ausrede meiner Meinung nach von Dortmunder Seite nicht nehmen, um da zu sagen, dass sie deswegen nicht weitergekommen sind. Auch dieses Suffisante von Jürgen Klopp, der dann sagt, ja, wir sind ja noch in der Vorbereitung, kann passieren. Mhm. Also so ein verbissener Mensch sagt bestimmt nicht, kann man passieren, wenn er irgendein Turnier gewinnen kann, selbst wenn es ein Vorbereitungsturnier ist. Habe ich eigentlich schon mal erzählt, dass Jürgen Klopp ein unfassbar dummes Schwein ist? Du erwähntest es gegebenenfalls schon mal, auch in schriftlicher Form schon mal. Ja. Also ein unfassbar dummes Schwein ist der Typ. Genau wie der Watzke, ist auch so eine dumme Sau, ein wirklich dummes Schwein. Also muss ich auch mal ein bisschen Heat ziehen von dem einen oder anderen Dortmund-Fan. Also wirklich dumme Schweine. Also wirklich, also unglaublich blöde Arschlöcher. Also, nee. Aber das kann man ja mal so objektiv sagen. Ja, natürlich, es ist ja nur deine Meinung. Dumme Schweine, die beiden. In dem Klopp schon sehe, die dumme Fresse. Die dumme Sau, mit seiner dummen Scheißbrille, die dumme Sau. Aber das wird ja heute dann im Spiel um Platz 3 dann nochmal zu sehen sein. So ist es ja nicht. Das wird ein Knaller, sage ich dir. Du. Ja, war doch. Der jetzt aber nochmal ein bisschen hier fachlich auftrumpfen, jetzt hier in dieser kleinen Fußball-Podcast-Show. Der heißt Jacques Suhr, der Stürmer der Hass. Der ich glaube, er heißt Jacques. Jacques Suhr, ne? Er gilt ja so ein bisschen als Offensivheitsbringer, aber jetzt auch in den Testspiel-Zusammenschnitten, die ich bisher gesehen habe und jetzt auch in dem kompletten Spiel gegen BMG, fand ich jetzt fast sowas ähnliches wie, ist nichts. Du meinst gegen Bayern, das Spiel gegen Bayern vom HSV. Gegen Bayern, natürlich. Mhm. Borussia Mönchengladbach und der FC Bayern München sind für mich beides Superlativen. Ja, natürlich. Aber ich finde, das ist jetzt nicht so der große Heilsbringer. Thomas Strunz hat es mal heute richtig erzählt, den Hamburgern fehlt so ein Stürmer, der auch mal den Ball hält, dass das Mittelfeld nachrücken kann. Mit Iličević und mit Van der Vaart haben sie ja Spieler, die auch ruhig mal einen Abschluss suchen können. Aber da, auf der Stürmerposition, das ist... befriedigt mich noch nicht ganz so richtig. Also, ich weiß nicht. Also, Suhr ist ein Spieler, den habe ich mir auch mal ein bisschen näher angeguckt, dann bei Transfermarkt und so, weil er auch in meiner Communio-Liga auf einmal auf dem Transfermarkt stand. Und jemanden als Heilsbringer zu bezeichnen, der laut Transfermarkt einen Marktwert von 1 Million hat, okay, ist natürlich auch ein bisschen schwierig. Ne? Ist ein ähnlicher Transfer wie den Stürmer, den sie jetzt abgeben wollen, Rudnevs, ja. Den ich eigentlich behalten würde, ist eine Kampfsau und ich glaube, der macht sich schon auch noch. Ich finde den gar nicht schlecht und zumal in Hamburg, glaube ich, sowieso ein bisschen Stürmernot ist, jetzt wo auch Berg nach Griechenland gegangen ist, haben wir natürlich alles hier in dieser Podcast-Show erwähnt. Finde ich schon, dass man den Rudnevs behalten soll, aber... ja, ich finde es ein bisschen schwierig, so die Hamburger Situation. Ich habe sie, gestern haben wir ja was länger miteinander gequatscht, ja. Ein bisschen, ja. Und da habe ich ja, oder da haben wir uns mal überlegt, wer die Top 6 sein könnten. Und da hatte ich eigentlich auch die Hamburger mit auf der Rechnung. Aber ich bin mir jetzt nicht mehr so sicher. Es gab immer viele positive Resonanzen von den ganzen Testspielen und so. Und es lief alles wohl sehr, sehr gut. Fink war auch immer sehr, sehr begeistert von seiner Mannschaft. Aber jetzt so der erste Härtetest, das hat mir eigentlich nicht so wirklich gefallen. Ich glaube, sie würden bei mir jetzt persönlich sogar aus den Top 6, Top 7, Top 8 rausfallen. Dafür haben sie aber schöne Trikots, kann man nicht anders sagen. Schöne Trikots, absolut. Passt auch zur Stadt, denn Hamburg ist die schönste Stadt der Welt. Das muss ich als Hannoveraner sagen. Ich muss unbedingt noch hin, ich war ja noch nicht da. Also ich als geborener Hannoveraner muss sagen, Hamburg ist dann doch noch schöner. Besonders wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hätte damals, als ich bei der Bundeswehr war, hätte ich in Hamburg studieren können auf Bundeswehrkosten. Hätte ich das doch besser mal gemacht. Hast du das mal lieber gemacht? Ja. Schon. Im Nachhinein ist man immer schlauer. Ja. Ne? Ja, heute 16.30 Uhr, glaube ich, ne, ist Borussia Dortmund gegen den Hamburger SV Spiel um Platz 3. Ja. Auch da wieder zweimal 30 Minuten, muss man ja auch nochmal nennen, die Halbzeitlänge beim Telekom Cup, was ich gar nicht so schlimm finde, um ehrlich zu sein. Ich fand es auch irgendwie angenehm, muss ich sagen. Ja, es war irgendwie alles ein bisschen komprimierter, aber trotzdem hatte man nicht das Gefühl, dass es fehlen würde vom Spielfluss her und so weiter. Ich trotzdem noch 4 Tore zu schießen. Ja. Aber das Spiel um Platz 3, muss ich ganz ehrlich sagen, da jetzt sowohl Bayern als auch Gladbach nicht daran teilnehmen, weil die ja natürlich im Finale stehen, weiß ich noch gar nicht, ob ich mir das unbedingt angucke, weil ich da noch mal unterwegs bin und so. Also ganz ehrlich, es ist nicht das, was man eigentlich erwartet hätte. Man hätte ja eigentlich erwartet, dass sowohl Dortmund als auch Bayern ins Finale kommen. Ja. Aber naja. So kann es gehen, ne? Aber stehen die Gladbacher, die cleveren Gladbacher mit dem Raphael da und... Aber wir müssen auch mal, natürlich, Borussia Mönchengladbach, wahrscheinlich die heißeste Geschichte im Weltfußball, mit dem besten Spieler aktuell. Es war wirklich eine MVP-Performance von Raphael. Ich muss aber leider auch was Kritisches sagen. Ich muss sagen, der Maserati Max mag ja wirklich einen schönen Geschmack für Autos haben und sowas und auch natürlich für schöne Clubs, ne, wo er jetzt spielt. Gladbach natürlich einer der wunderschönsten Clubs überhaupt. Muss sagen, der fand ja fast gar nicht statt, ne? Nee, der, also, das war auch, ist auch in den Testspielen schon zwei, dreimal aufgefallen. Was hat er gekostet? Entschuldigung? 2,5 Millionen festgeschriebene Ablöse. Ein Schnapper. Festgeschriebene Ablöse, natürlich. Hättet ihr nach dem 31.07. zugeschlagen, hätte er auch wie Thiago Alcantara. Ja, auch 90 Millionen gekostet. Völlig richtig, ja. Die sind ja auch eigentlich, man kann sie ja sehr miteinander vergleichen, beide Spieler. Ne? Ja. Nee, aber jetzt mal im Ernst. Also ich glaube, Max Kruse braucht einfach nach dieser Saison, auch nach dieser starken Leistung, die er in Amerika gezeigt hat, bei den Länderspielen, braucht Max Kruse jetzt erstmal wieder einen Moment, um wirklich wieder auf den Boden der Tatsachen zurückzukommen. Und, also sind das mahnende Worte von Pocho? Das sind mahnende Worte, weil ich gebe Max Kruse nicht die Anlaufzeit, die ich zum Beispiel Luc de Jong gegeben habe. Max Kruse muss vom ersten Spieltag an funktionieren, meiner Meinung nach. Okay. Und das sollte er auch. Was ich jetzt so für ein Gefühl habe, ist, dass Luc de Jong, um mal zu einem anderen Spieler zu kommen, nicht mehr so richtig ins System passt. Ich meine, das hat ja wirklich ganz gut funktioniert. Stellenweise in der ersten Halbzeit zumindest, die zweite fand ich wirklich nicht so stark von beiden Mannschaften. Ja. Dass dieses System mit der Doppelspitze, was ja wirklich fast schon antiquiert ist, ne? Das hat wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Der Raphael hat das Spiel an sich gerissen, war wirklich Dreh- und Angelpunkt des Spiels. Aber ich habe noch einen Negativpunkt bei euch ausfindig machen können. Ja? Es ist ja wirklich schwer, bei den Gladbachern überhaupt was Negatives zu finden. Aber mir, ich als Fußballfachmann, habe es dann doch geschafft. Und zwar den Granit Xhaka. Pocho, warte, bevor du darauf antwortest, ist fast sowas in einer Art wie eine Katastrophe. Ja, völlig falsch. Ich habe ihn gestern auch wieder eher schwach gesehen. Die Bild-Zeitung, die Bild am Sonntag allerdings, hat ihn mit der Note 2 bewertet. Absolut, natürlich. Das ist natürlich auch die Strahlkraft und die Frisur das auch. Das ist ja natürlich. Aber wenn man dann halt im Gegensatz sieht, dass auch ein Raphael mit der Note 2 beurteilt worden ist, ist das irgendwie seltsam. Weil, wie du schon sagtest, Raphael hat gestern, oder der Raphael besser gesagt, hat das Spiel nicht nur an sich gerissen, er war ja überall zu finden. Er war ja sowohl Passgeber als auch offensiv. Ich meine, ihn auch gesehen zu haben, auf den Tribünen hat Popcorn verkauft. Ich glaube das auch. Ich glaube, der stand aber auch an der Würstchen und an der Jeva-Bude. Meine ich auch an der Jeva-Bude? Da muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich mir nicht sicher. Habe ich einen, weiß ich nicht, den Mini-Pli meine ich erkannt zu haben. Ja, okay. An der Würstchenbude, doch, hast du recht, da habe ich ihn auch mal langflitzen sehen. Absolut, aber mit der Nummer 11 am Grill sozusagen. Nee, aber tut mir leid, ich bin jetzt gerade ein bisschen schockiert, dass der Granit Xhaka da eine 2 bekommen hat. Ich fand den jetzt nicht gut. Ich fand ihn auch nicht gut. Er hat wirklich ein paar Fehlpässe wieder gespielt, die sehr auffällig waren. Es ist natürlich auch eine sehr, sehr hart umkämpfte Position bei Gladbach, die 6, wo auch Granit Xhaka meiner Meinung nach spielt. Ist meiner Meinung nach der beste Gladbacher wirklich, Harald Nordweit, sollte da gesetzt sein auf der Position. Und die zweite 6 könnte natürlich auch noch Torben Marx bekleiden. Wobei das natürlich auch so eine Altersfrage ist. Ne? Granit Xhaka, glaube ich, jetzt 22, 21, 20, so, also ganz Anfang 20. Und Torben Marx steht ja kurz vor der Zwangsrente. Und von daher ist das natürlich auch so eine Frage. Nur Xhaka muss diese Saison wirklich den Durchbruch schaffen, weil sonst war er einfach zu teuer mit seinen 8,5 oder 8 Millionen Euro, die er gekostet hat vor einem Jahr. Ja, wirklich eine stolze Ablösesumme. Und man muss ja sagen, er spielt ja auch in den Planungen von Ottmar Hitzfeld eine ganz große Rolle. Ja, sowieso. Und ist wirklich so. Ja, glaube ich. Und der hält wirklich viel von dem, aber ich glaube nicht, dass Ottmar Hitzfeld jemanden einlädt bzw. spielen lässt in der österreichischen Nationalmannschaft, der keine Einsatzzeiten bekommt. Und so wie ich Lucien Favre einschätze, wenn Xhaka nicht sich reinhaut und alles gibt, ja, dann war es das. Oh, das sind wirklich mahnende Worte. Granit, das solltest du dir wirklich mal zu Herzen nehmen. Übrigens, gerade bei Sky habe ich eine Zusammenfassung vom Beachvolleyball gesehen. Habe ich auch gerade gesehen. Recht. Könnte fast mein Lieblingssport jetzt werden. Ne? Oder Damen-Beachvolleyball kann man sich immer gut angucken. Das ist ja wirklich Weltklasse, was da geboten wird. Die sportliche Leistung ist da absolut nebensächlich. Habe ich jetzt nicht wahrgenommen, aber ich muss sagen, also die Unterwäsche ist super. Ne? Klasse. Das Ringtier, möchte ich fast schon sagen. Ja, besonders ist die sehr imposant. Mhm. Stark, Butcher. Also, ich muss es ja immer wieder sagen, der Rhetorikkurs, der hat sich bei dir völlig ausgezahlt. Also wirklich. Aber dieses ist natürlich eine 4-Ecken-2-11er Transfer-News-Ausgabe. Und ich würde sagen, wir haben zu 99% jetzt nur internationale Transfergeschichten. Und wir arbeiten das jetzt kurz stringent ab. Und dann würde ich sagen, reden wir nochmal kurz über möglicherweise 2018. Denn da ist ja die Fußball-Weltmeisterschaft mit einem jetzt meiner Meinung nach schon feststehenden Weltmeister. Und zwar mit Jamaika. Warum das so ist, werden wir gleich noch erwähnen. Dann möchte ich nochmal kurz über das Pep Guardiola-System sprechen. Über natürlich Tito Villanova und die Zwei-Klassengesellschaft in Europa. Denn das ist mir heute nochmal richtig klar geworden, dass da irgendwie auch gerade jetzt, wo in den letzten Monaten dieses Financial Fair Play immer so hochgepriesen wurde, sich die Clubs jetzt wirklich denken, da scheißen wir mal richtig drauf. Ja, es scheint auf jeden Fall so. So, aber wir fangen mal an und zwar mit einer ganz brandaktuellen News. Und zwar der SSC Neapel soll laut Corriere dello Sport einig sein. Und zwar über den Stürmer Gonzalo Higuain, der ja nun nicht nach London wechseln soll zu den Gunners. Und zwar soll dieser für 35 Millionen Euro nach Italien wechseln. Und mit Edinson Cavani haben die natürlich einen Stürmer gehen lassen müssen, den du fast nicht ersetzen kannst. Aber Higuain finde ich immer noch ein guter Mann. Kann man mal machen. Absolut, absolut. Für mich auch. Zeigt das natürlich, dass Neapel das Geld sehr gut investiert, was sie bekommen haben. Und man sollte da auch wirklich nicht die Jungs aus Neapel, ich sag's einfach mal so, ich wüsste jetzt nicht, wie man sie bezeichnet, um ehrlich zu sein, aber die Jungs aus Neapel ganz nach unten drücken, weil ich glaube, wenn sie wirklich jetzt so weitermachen und die bauen sich eine richtig gute Mannschaft auf und da kann in den nächsten 1-2 Jahren auch gegebenenfalls noch was passieren mit der Mannschaft. Also, dass die auch weiter oben mitspielen, auch im internationalen Bereich. Absolut, völlig richtig. Ich bin ja auch sowieso immer ein Freund, der sagt hier, wenn ihr viel Geld annehmt, dann reinvestiert das doch bitte in neue Spieler. So, dann hätten wir Newcastle möchte Lyons französischen Nationalstürmer Gomis verpflichten. Dieser würde, glaube ich, an die 10-12 Millionen kosten. Ich bin nicht mehr so der Fachmann für die französische Liga. Ich habe mein Wissen eigentlich nur von Eurogoals und kann da nur sagen, sehr auffälliger Frisurenstyle von dem Kollegen und ich denke immer, wenn ich den da so vorbeiflitzen sehe, das ist Bukati, aber ja, vielleicht ist das ja, ne? Vielleicht ist das ja. Hat ja jetzt, wo er nicht mehr GM von SmackDown ist, viel Zeit. Eben. Und ja. Der jubelt doch beim Tor auch immer so, ne? Can you dig it, fucker? Und da macht dann Spinneroonie, ja. Ja. Ja, da hast du völlig recht, Potscher. Du bist halt auch ein Fachmann. Du bist ein Fachmann. Und ich glaube, ja, Newcastle, Gummis, weiß ich nicht. Newcastle ist, interessiert mich fast gar nicht so. Muss man fast jetzt so ehrlich sagen. Spielt ja auch wirklich international nicht mehr die Rolle, die sie mal gespielt haben. Vielleicht, ich glaube, in den 80ern waren sie mal ein bisschen dabei. Aber danach ist es auch ziemlich runter. Waren denn nicht Anfang des Jahrtausends irgendwie 6-mal hintereinander Meister? Waren sie das? Ich meine ja. Französischer Fußball sowieso, da kommen wir, glaube ich, gleich nochmal dazu, wenn wir über die Zweiklassengesellschaft in Europa sprechen. Sehr, sehr kontrovers, die ganze Geschichte. Marquinhos, der 19-jährige Innenverteidiger der Roma, wechselt zu Paris Saint-Germain für schlappe 35 Millionen. Kann man mal für einen 19-Jährigen ausgeben. Barcelona war es. Barcelona war auch sehr heiß auf den Spieler, aber da kann man mal sehen, dass es wirklich mit so einem Scheich in der Hinterhand wirklich dann möglich ist, Barcelona einen Spieler auszustechen, indem man dem wahrscheinlich, 5 Millionen mehr Handgeld gibt oder sowas. Das sind wirklich Summen aktuell. Die gehen mir tierisch auf den Sack. Absolut. Besonders wenn man merkt, dass dadurch halt wirklich Vereine Spieler bekommen, wo man wirklich vorher schon sagen kann, die werden da A nicht glücklich. Ja. B können auch da nur 11 Leute spielen. Ja. Man kann es kaum vermuten, aber auch da können wirklich nur 11 Leute spielen, auch wenn es sich anhört, als ob 22 bei denen auf dem Platz stehen würden. Und weiter geht das dann natürlich dann auch mittlerweile, dass sich ja schon gegenseitig gedroht wird mit Käufen. Also das sollte doch noch Fußball sein und nicht irgendwie der Kassensturz an Kasse 3, wie sie sich im Moment anfühlt. Ne? Ja, Ja, das ist völlig richtig. Entwickelt sich meiner Meinung nach in eine komische Atmosphäre da gerade. Also das ist alles wirklich sehr, sehr komisch, was sich da so abspielt gerade. Wie findest du das übrigens, dass jetzt die Weltmeisterschaft in Katar doch im Winter stattfinden soll? Ja, es ist mal wieder so eine typische Aussage von Sepp Blatter gewesen, diesem grenzdebilen Menschen, der da oben sitzt, warum auch immer, das weiß ich bis heute nicht. Für mich ein so unsympathischer Mensch. Ja. Ein so überheblicher Mensch. Ja. Ein so dummer Mensch, wirklich. Und dann einfach so nebenbei bei irgendeiner Golfveranstaltung von Franz Beckenbauer zu sagen, ja, es soll ja ein Volksfest werden. Wenn es das werden soll, dann muss es im Winter stattfinden. Ich finde es schön, dass sie nach ein paar Jahren gemerkt haben, dass es im Sommer in Katar warm ist. Ich meine, das sollte man gegebenenfalls schon mal in Betracht ziehen. In Zeiten des Internets ist das wirklich schon bemerkenswert, dass es nur 1,5 Jahre oder so gedauert hat. Genau. Und es zeigt natürlich auch, dass der FIFA bzw. Sepp Blatter alles andere scheißegal ist. Weil, ich meine, klar, es ist noch ein bisschen Zeit bis 2022, aber der ganze Rahmenspielplan einer Bundesliga, einer Premier League, einer Ligue 1, einer Champions League muss ja dann komplett umgestellt werden. Die Premier League hat schon gesagt, sie sind nicht bereit, dann zu pausieren. Ja, und das zeigt natürlich auch, dass das wieder so ein totaler Schnellschuss war, genau wie die Vergabe nach Katar, obwohl da wahrscheinlich Geld eine größere Rolle gespielt hat. Und ja, also im Winter eine WM hört sich für mich als Zuschauer erstmal interessant an, weil es was Neues ist. Ob das den verschiedenen Ligen und dem Fußball an sich gut tut, wage ich aber zu bezweifeln. Dann gibt es aber, finde ich, noch eine interessante Geschichte, aber keiner meckert über die Weltmeisterschaft in Brasilien, weil da sollen es auch 40, 41, 42 Grad im Sommer werden. Ja, aber du musst das ja auch mal so sehen. Brasilien wird, denke ich, dadurch, dass die WM 94 in den USA stattgefunden hat, wo es auch sehr warm war zwischendurch, hat natürlich da schon irgendwo stattgefunden und ist wahrscheinlich eine ganz andere Hitze, auch wenn ich das hasse, wenn einer sagt, ja, ist eine ganz andere Wärme als bei mir. Nee, Wärme ist überall gleich. Ja, 30 Grad sind auch irgendwo anders 30 Grad Celsius. Aber ja, da kommt der Physiker wieder durch, weißt du? Ja. Man muss ja auch bedenken, natürlich Brasilien ist ja so fast die Wiege des Fußballs. Natürlich in England, da ist das Mutterland des Fußballs, aber Brasilien eigentlich eines der größten Fußballländer und da wird natürlich der Fußball gelebt und da kann ich natürlich schon verstehen, dass man da eine Fußball-WM hinverlagert, auch alleine schon, weil so eine Fußball-WM auch was für die Infrastruktur bringt, ne? Es bringt ja auch was für den Fußball, für den Geist in dem Land, für den Fußball, aber das sehe ich in Katar nicht. Ja, da hast du halt so ein paar Scheiß, die da rumhüppeln, dann baust du da 10 Stadien, die wahrscheinlich nie wieder benutzt werden und eine Infrastruktur werden die da ja wohl auch haben. Also Man sollte es auf jeden Fall annehmen, ja. Sehr, sehr, sehr, sehr merkwürdig. So, wir sind ein bisschen vom Pfad abgekommen. Fagner, seines Zeichens Rechtsverteidiger vom VfL Wolfsburg, wird erstmal in Richtung was? Da Gama ausgeliehen. Und dieser Fagner, kann ich mich noch erinnern, als er gegen 96 gespielt hat, in der Hinrunde, als 96 da 4-0 in der VW-Arena gewonnen hat, hat der Typ nur rumgeschreddert, hat nur gefoult und da habe ich mir gedacht, das ist doch eigentlich ein Brasilianer, der müsste doch ein feines Füßchen haben und ein feines Timing, aber ich finde, Fagner, da ist es wieder so ein typischer Wolfsburg-Transfer, ja, Mensch, das ist schon gut, der kostet ein paar Millionen, den holen wir mal und wenn es halt nicht klappt, naja, ist ja uns egal. Aber ja, jetzt geht er erstmal wieder nach Brasilien und naja. Für ein halbes Jahr jetzt erstmal ausgeliehen, wie ich gelesen habe, aber es lässt sich natürlich schon dran fühlen, dass die wahrscheinlich eine Kaufoption für ein Apfel und ein Ei kriegen und die dann auch ziehen. Also von daher wird das wohl so sein, dass wir ihn in der Bundesliga wahrscheinlich nicht mehr sehen würden, weil ich das eigentlich ähnlich sehe wie du. Ich kann mich da auch noch an Spiele mit ihm erinnern. Da kam auch nicht wirklich viel und da war nicht irgendwas, wo ich sagen würde, wow, das ist wirklich ein Spitzenspieler. Wobei du natürlich mit feines Füßchen und Brasilianer, da bin ich in Gladbach immer ein bisschen, als Gladbach-Fan immer ein bisschen gebrandmarkt, um es mal so zu nennen, denn wir hatten auch Spieler wie Marcelo Pleitsch und Chiquinho in Reihen der Borussia und auch die hatten nicht ein so feines Füßchen. Ah. Ja, ich glaube, au revoir, Fagner. Also, au revoir, ja. Monaco leiht, überraschenderweise, leiht nur Fabinho vom portugiesischen Club Rio Ave aus und bin ich ein bisschen überrascht, dass man nicht gleich einen Spieler kauft, aber der wird erstmal ausgeliehen und ist ein Perspektivspieler, kommt 18 Jahre alt und ist ja fast Normalität, dieser Transfer bei Monaco. Also, dass man da nicht tief in die Schatulle greift, überrascht mich schon sehr. Ja, man weiß es ja auch nicht. Vielleicht soll er ja auch nur die Wasserflaschen tragen oder so und hat ihn deswegen nur ausgeliehen. Das kann natürlich sein. Das kann natürlich sein. Fabregas bleibt nun wohl definitiv bei Barcelona. Mhm. Barca möchte ihn nicht abgeben. Im Zuge dessen hat aber Manchester United sein Angebot von 30 auf 35 Millionen erhöht. Und weiß ich nicht. Bei Manchester United ist es ein bisschen merkwürdig so, haben noch keinen wirklich großen Transfer getätigt. Zumindest ist er mir nicht mehr im Gedächtnis geblieben. Über Wayne Rooney gibt es jetzt wieder doch Abwanderungsgedanken. Mhm. David Moyes hat gesagt, hier, es ist keine One-Man-Show. Das ist der größte Club, mit dem es gibt auf der Welt. Und wenn hier Wayne Rooney rumstänkert, dann soll er sich wohl vom Acker machen. Aber da bin ich wirklich mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt, weil David Moyes hat ja, glaube ich, auch dann einen relativ großen Apparat hinter sich, ne? Und wollen wir mal schauen. Wayne Rooney, wie gesagt, sowieso ein geiler Typ. Ist die Frage, ob er dann wechselt. Ich glaube eher nicht. Ich glaube, der bleibt bei Man U und ich glaube, der bleibt auch wahrscheinlich bis zum Ende seiner Karriere da irgendwie. Oder er macht es wie Victor Valdes, den wir ja noch aus Werder Bremen kennen. Und zwar wechselt dieser vom FC Valencia in die Vereinigten Arabischen Emirate zum Club Al Jazeera. Mhm. Der heißt wirklich Club Al Jazeera? Ja. Wie der Nachrichtenkanal. Wie der Sender. Mhm. Schön. Verdient 3 Millionen im Jahr. Bisschen wenig. Ja. Ich meine, das kriegen wir ja durch den Podcast auch rein ungefähr. Ich finde das auch ein bisschen wenig. Mhm. Hast du abgetrunken? Ich habe abgetrunken, ja. Was trinkst du? Bullet. Get it. Energy Drink. Mit Taurin und wie ich immer ganz gerne sage, Koffein. Koffein? Mhm. Ja, den habe ich. Gut? Nö. Mhm. Was denn? Nee, der schmeckt wirklich nicht gut. Aber den habe ich noch über, als wir unsere Django Unchained Filme haben. Ah, ja. Mhm. Da hab ich mir so eine große Pulle geholt und ist noch über. Und man will ja nichts wegschmeißen, schütten. Nee, natürlich nicht. Ne, in dieser ganzen Wegwerfgesellschaft, da müssen wir uns ja natürlich nicht beteiligen. Absolut nicht. Stevan Jovetic wechselt vom AC Florenz nach Manchester City und zwar für 26 Millionen Euro, ist seines Zeichens der Ex-Sturmkollege von Mario Gomez und jetzt hat wohl wirklich uns Gomez, sagen wir ja fast schon hier bei Firken 211, freie Bahn im Sturm und denke ich mal hat fast gar keine Konkurrenz mehr dort und ja. Mein Gott, soll wohl. Also bei der Begrüßung sah es für mich auch nicht so aus, als ob der noch irgendeine Konkurrenz hätte. Nein. Fast 30.000 waren da. Unfassbar, ne? Ja, Wahnsinn, wirklich. Das macht mich wirklich stolz ein bisschen. Nee, mir tut das für den Jungen auch richtig gut. Also, ja. Er hat es absolut verdient. Er hat wirklich eine tolle Quote und so weiter und wurde schon ein wenig abgeschoben, weil er halt nicht mehr in das System passt. Und dann so begrüßt zu werden, also da kann man mir auch erzählen, was man will, ob das ein abgewichster Profi oder sonst was ist, auch ja. Das hat ihm wahrscheinlich sehr, sehr berührt. Absolut, auch eine unfassbar sympathische Pressekonferenz dann dort gehalten. Genau, wer sich das noch nicht angesehen hat oder nicht die Möglichkeit hatte, das auf Sky zu sehen, mittlerweile findet man das bestimmt irgendwo auf YouTube, guckt mal nach Gomez Vorstellung oder sonst irgendwas, guckt da mal rein, das war eine richtig, richtig tolle Aktion, das ist absolut toll. Klasse, und auch eine extrem hotte Dolmetscherin. Oh ja. Klasse. Nee, wirklich, also Mario, viel Glück dort in Italien beim AC Florenz. Also hat mich wirklich gefreut, dass der da so abgefeiert wurde. Die hatten ja alle vor allen Dingen schon sein Trikot an, ne? Mhm. Ich hab auch gesehen. Sag mal, gibt es da noch einen Gomez bei Florenz? Oh, das weiß ich jetzt gar nicht. Weil auf dem Trikot steht bei ihm M.Gomez. Dann gehe ich mal fest davon aus, dass es mindestens in der Liga noch einen gibt. Weil die müssen das ja machen, soweit ich weiß, aufgrund der Schiedsrichter, damit die sich das auch so notieren. Okay. Weil du als Schiedsrichter füllst du ja sowohl vor als auch nach dem Spiel einen sogenannten Spielberichtsbogen aus, auf den auch die Spieler eingetragen werden mit ihrer Rückennummer, seitdem die festen Rückennummern so eingegeben sind. Und so kann der Schiedsrichter sich dann halt nur die Rückennummer notieren und weiß aber dann direkt vom Spielberichtsbogen her, welcher Spieler das ist. Und wenn dann natürlich die beiden Teams gegeneinander spielen würden, die beide einen Gomez in ihrer Mannschaft hätten, würde das dann ja nicht funktionieren. Und daher ist das dann in dem Fall so. Okay. Okay. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie ich darauf komme, aber wenn ihr nochmal Bock habt, euch ein bisschen euch einzulesen über FIFA 14 und Pro Evolution Soccer 2014, dann lege ich euch facebook.com/4ecken2ever an die Hand, denn dort habe ich ein paar neue Artikel online gestellt, ein paar Links online gestellt für die beiden Spiele und dort gibt es auch eine Erklärung von diesem Seabass. Der Saubär? Von diesem komischen Entwickler halt von Pro Evolution Soccer. Die haben immer so komische Namen, Suda 51 und sowas, ne? Wer okay. den vielleicht noch kennt von Lost Shadows of the Damned und so. Der hat jetzt in einem Interview mit InGame oder so verkündet, warum Pro Evolution Soccer 2014 erstmal nur für PlayStation 3 und Xbox 360 und PC kommt. Es wird also keine PlayStation 4 und Xbox One Version geben. Meine auch keine Wii U Version. Also da kann man sich das nochmal ein bisschen durchlesen. Sie benutzen jetzt die neue Fox Engine, die bekannt ist aus Metal Gear 5, Phantom Pain. Da ist ja auch schon die Fox Engine im Einsatz und sieht ja auch schon sehr, sehr geil aus. Also es sieht ein bisschen an Uncanny Valley aus, so diese ganze Geschichte, so ein bisschen Plastik-Style, aber gefällt mir doch wirklich ganz gut und da kann sich der Lenny schon mal drauf freuen, wenn er da wieder so ein paar Spiele wie so ein völlig geisteskranker kommentieren will. Also da ist wirklich einiges an Spaß geboten. Und natürlich neue News von FIFA 14. Es wird diesmal doppelt so viele brasilianische Clubs geben wie in FIFA 13. Na, guck an, das letzte FIFA, was ich mir gekauft habe, war FIFA 10. Ja, finde ich fast gar nicht überraschend, weil die WM ja nächstes Jahr in Brasilien ist. Also da scheint man sich auch schon ein bisschen vorzubereiten. Ach so. Die beiden. Du bist ein bisschen Fuchs, ey. So vermute ich es. Es steht so nicht drin, aber es ist investigativ einfach, wie du das machst, ne? Also ich habe das jetzt so nicht gelesen, aber so interpretiere ich mal diesen Move, mehr brasilianische Vereinsmeisterschaften zu FIFA 14 zu bringen. Sowieso, beide Spiele werden uns, glaube ich, noch durch den Spätsommer führen. Und natürlich werde ich mir definitiv FIFA 14 holen. Aber ich kann mir fast auch vorstellen, wenn es einen guten Deal gibt, dass ich mir auch Pro Evolution Soccer kaufe. Ich freue mich wirklich wie Sau auf die Spiele. Pocho. Und du holst es dir hoffentlich auch für die PlayStation 4 dann. Dann ja, klar. Das wird großartig. Machen wir unsere eigene Liga. Dann machen wir die 4-2-11er-Liga. Obwohl ich weiß nicht, ob wir dann schon so viele Leute zusammenkriegen da mit der PlayStation 4, aber ach, ich freue mich so, Pocho. Du kannst dich so geehrt fühlen gegen mich, FIFA 14. Oh, ja, das tue ich auch. Das tue ich natürlich auch. Und freu dich schon mal, ja, wenn wir beide zusammen gegen andere spielen. Haben die keine Chance. Das kann ich dir nicht sagen, ob sie keine Chance haben, aber definitiv werde ich sie voll labern, bis sie kotzen. Patsch, das wird schon mal der Fall sein. So, weiter geht's hier und zwar wieder AS Rom, oder? Wir hatten doch schon mal AS Rom, ne? Mit diesem Marquinho. Ja. Genau. Der AS Rom verpflichtet Kevin Strootmann, das Megatalent von, jetzt habe ich es natürlich nicht notiert, aber ich glaube, es ist PSV Eindhoven, für 17 Millionen und ist ein sehr, sehr guter Spieler. Ich habe da ein paar Zusammenschnitte mal gesehen und da haben sie, glaube ich, einen guten Move gemacht. Im Zuge dessen muss man auch schon sagen, José Mourinho möchte Daniele De Rossi von Rom zu Chelsea holen und dann würde der Sinn von Kevin Strootmann natürlich noch viel mehr Sinn machen. Und ja, Mourinho will ja sowieso ein bisschen Gas geben auf dem Transfermarkt und zu großen Attacke blasen dann in der Premier League. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es fast schon zu spät ist, jetzt groß in die Tasche zu greifen, weil die wirklich großen Blockbuster-Spieler sind ja nun schon vom Markt weg, ne? Erstens das und zweitens ist jetzt auch mal aufgefallen, dass mittlerweile, du sagst, hast es gerade auch so einfach gesagt, 17 Millionen Euro sind mittlerweile ein ganz normaler Transfer. Mhm. Ja, hast du völlig recht, ja. Und das sind, wenn man sich das, ich weiß, man soll nicht so D-Mark und so, aber man stelle sich vor, es hätte damals jemand für 30 Millionen D-Mark gewechselt. Das ist der Wahnsinn, ja. Ne? Und das sind Jungspieler, das sind 18-, 19-jährige Spieler, die für das Geld verkauft werden. Das ist unfassbar, das ist unfassbar. Guckst du eigentlich Frauen-EM? Lass mich kurz überlegen, nein. Wir haben eine Spielerin, das ist der Wahnsinn. Sieht so gut aus? Die sieht unglaublich gut aus. Ich habe immer noch dieses Gefühl, ich weiß, dass da ein paar bei sind, die wirklich gut aussehen. Aber bei mir ist das immer noch, wenn ich an die Schulzeit denke, waren es immer, die nicht so attraktiven Frauen, die Fußball gespielt haben. Ja, absolut. Ja, die dann meistens, ja, ich weiß nicht. Also, die haben das als Ausgleich benutzt irgendwo ein bisschen. Ne? Ja, völlig richtig. Aber diese, also glaube mir, Pocho, da denkst du nicht, dass die Frauenfußballerin ist. Okay. Wirklich schon was Feines. Ich habe hier gerade was Neues, finde ich sehr, sehr angeblich mir geschrieben, Benfica Lissabon, über die Leidenschaft. Nelson Oliveira, seines Zeichens Spieler bei Benfica Lissabon, steht bei an einem Engagement mit Engagement. Stoke City. Hm? Sollte man ja mal. Ja, Stoke City hat irgendwie Geld, ne, im Moment, hat man so das Gefühl. Ist nicht, wollte nicht Stoke City auch hier 50 Cent von Hannover haben? Das kann gut sein, ja. Für 9, schlag mich tot Millionen haben die angeblich geboten. Haben das dann angeblich nochmal auf 11 Millionen erhöht, habe ich dann irgendwo gelesen. Das kann gut sein, also, ja. Die scheinen irgendwo auf den Geldtopf gefallen zu sein im Moment. Also, weil Stoke City hat doch in letzter Zeit nicht irgendwie international gespielt, oder doch? Nee, ich habe da nichts mitbekommen. Auch Euroleague-technisch habe ich da nichts mitbekommen. Aber das macht ja beim AS Monaco auch nichts. Die kommen aus der zweiten Liga. Und haben ja, sich das ist wohl wahr, ja, da hast du recht. Aber ist egal. Von mir aus könnte 96 auch noch 50 Cent verkaufen. Es ist für mich ganz klar Richtung Mittelmaß in der kommenden Saison. Aber ich meine, das ist gar nicht irgendwie despektierlich oder so. Wir haben 2 Jahre gut gespielt, Euroleague, war wirklich klasse und ich finde, wir haben Deutschland auch würdig vertreten international mit tollen Leistungen, sind ja auch immer relativ weit gekommen. Ja. Da braucht man sich wirklich überhaupt nicht grämen, aber mit dieser Transferpolitik, wenn man sagt, Edgar Pripp und Leonard Bittencourt sollen ja, komplett Hannover inwenden, das kann ich mir fast nicht vorstellen. Und ich muss es ja immer noch sagen, absolut goldig. 96 spielt kommende Saison ohne Innenverteidigung. Ohne Verteidigung, komplett. Ja, es ist das neue System halt, wahrscheinlich. Oder du hast es gesagt, ja, es ist das neue System. Ne? 0-9-1 spielen wir. Hast du wieder, da hat der Potsch mal wieder völlig recht. Wir haben gerade. Wenn du dann nächste Saison komisch guckst, wenn du denkst, warum schießt Hannover diese Saison 77 Tore? Warum kriegt Hannover 112? Dann weißt du warum. Ne? Trabzonspor verpflichtet Florent Malouda vom FC Chelsea, der, wie ich mitbekommen habe, schon 33 Jahre alt ist. Hätte ich echt nicht mitbekommen. Das letzte Mal habe ich ihn gesehen bei diesem Michael Ballack Farewell Address Spiel und ja, ist ein guter Mann. Ich verstehe nicht ganz, warum alle jetzt in die Türkei gehen, aber ist ein guter Mann. Definitiv. Hat auch wirklich schon viel erreicht in seiner Karriere. Meiner Meinung nach gehen viele in die Türkei einfach, weil da im Moment anscheinend auch Geld ist, auf jeden Fall was das Gehaltsgefüge angeht. Mhm. Ist natürlich die Frage, wie lange das so bleibt. Ne? Und naja, ich sag mal so, der internationale Blickpunkt ist der türkische Fußball ja vielleicht auch leider, da kann ich nichts zu sagen, weil ich davon zu wenig sehe, ja auch nicht. Und es ist ähnlich wie die Leute, die in die Wüste gehen und da, die wollen halt nochmal Geld verdienen, wollen nochmal groß abräumen. Und das muss man auch dazu sagen, die türkischen Fans sind natürlich unfassbar loyale Fans, die wirklich den Fußball genauso vergöttern, wie mindestens genauso vergöttern wie wir hier in Deutschland. Oder den Koran. Oder den. Mhm. Kommt aber auch drauf an. Um gleich mal hier die Stimmung ein bisschen in den Keller zu reißen. Aber jetzt, wo ich gerade so ein bisschen auf ran.de rumklicke, sei beruhigt, auch wenn du gleich unterwegs bist. Ich werde das 16:30-Spiel gucken, denn wir werden ja heute, wenn auch nicht live, denn da gibt es aber, ich kann es dir sagen, auch schon technische Fortschritte, dass wir dann ab der Bundesliga-Saison auch live kommentieren. Boah. Ja. Aber ich habe mir gedacht, da habe ich heute keinen Bock, das einzurichten. Mhm. Muss ich auch nicht. Kommt ja nach. Absolut. Wir werden das als Podcast aufnehmen und zwar werden wir die Begegnung, das Finalspiel natürlich, ach, man muss ja immer Finale dazu sagen. Ich weiß, es ist für mich als Bayern-Fan nichts Neues, aber vielleicht für dich als Gladbach-Fan sollte man immer dazu erwähnen, dass es ein Finalspiel ist. Borussia Mönchengladbach, der Telekom Cup 2013 im Finale gegen den FC Bayern München. Wir beide werden es ein bisschen, ich möchte nicht sagen kommentieren, aber wir werden in guter alter Stammtischmanier das Spiel gucken und auch dabei natürlich ein bisschen quatschen und philosophieren. Ich bin wirklich sehr gespannt. Ich freue mich wirklich extrem auf das Spiel. Ich auch. Erstens ist es dein Lieblingsclub, zweitens ist es mein Lieblingsclub, es ist ein Bullshit-Finale, Alter, das ist scheißegal, ob das ja. Telekom ist mir so, wirklich so schweinemäßig scheißegal. Aber das wird ein guter Kick, glaube ich. 60 Minuten, eine knackige Länge. Ich hab Bock. Ich hab wirklich Bock, Pocho. Ist halt die Generalprobe für den ersten Spieltag. Sagen wir noch, wie es ist. Absolut, sagen wir mal, wie es ist, Pocho. Auch das werden wir kommentieren. Da kannst du aber einen drauf lassen. ja, sei ganz beruhigt, fahr da zu deiner Fickgefährtin. Und bitte was? Ich weiß ja nicht, wo du hinfährst. Ich interpretiere jetzt einfach mal was da rein. Ja, kannst gut interpretieren. Und ich werde das Spiel gucken, also sollten wir dann auf das Halbfinale, auf das Spiel um Platz 3 nochmal zu reden kommen. Ich habe das Spiel gesehen und kann dann auch davon berichten. Pocho, ganz ruhig. Ganz ruhig. Ne? Heute 18.30 Uhr geht's los, ne? Ja, ja. Ja. Das Finale, das erste, für mich ist es ein großes Finale. Also das ist wirklich schon ein Prestigeturnier. Ich meine, das ist ja auch nicht irgendein Cup, das ist der Telekom Cup. Es ist der Telekom Cup, völlig richtig. So, das mit Malouda hatten wir. Manchester United möchte Christian Bale, Gareth Bale, verdammte Scheiße, Christian Bale. Übrigens, Man of Steel kommt ja 2015, der zweite Teil, ne? Ich habe da was von einem Crossover gehört mit Superman. Mit Batman. Es ist ein reiner Batman, wird kommen. Er wird kommen. Unfassbar, ne? Er wird kommen. Er wird kommen. Batman im Man of Steel-Universum. Das ist der Wahnsinn. Sowieso 2015. Was wird das für ein geisteskrankes Kino? Ja, Star Wars, dann Man of Steel 2 und der Warcraft-Film soll kommen. Ja, habe ich mal wieder, ne? Soll er kommen. Ja, ja. Er wird inszeniert von Duncan Jones. Mein Duncan Jones. Mein Freund, der mir einen meiner Lieblingsfilme realisiert hat, und zwar Moon. Oh, ich freue mich, Pocho. Ich freue mich sehr. Ich habe natürlich Warcraft 2 und 3 und 1 beim Kumpel damals immer gezockt. Und ich habe jetzt nicht World of Warcraft gezockt hier, weil ich immer Angst habe, dass ich ja süchtig werde. Aber grundsätzlich habe ich nichts gegen das Warcraft-Universum. Ich freue mich da, glaube ich, auch schon ein bisschen drauf. Ja, sicher. Also Spieleverfilmungen haben ja noch einiges nachzuholen, damit sie gut werden. Ne? Also ich erinnere da an manchen Wrestler, der Spieleverfilmungen gemacht hat, die gar nicht so gut waren. Ich weiß aber auch, dass es Spieleverfilmungen gibt, die man gar nicht so schlecht macht. Und ich sag mal, je weiter es nach vorne geht in der Zeit, desto mehr werden solche Spieleverfilmungen auch irgendwo wahrscheinlich besser. Mhm. Hoffe ich zumindest. Ja, der Hitman-Film war ja... Der war gar nicht so schlecht. Ja, mit Timothy Olyphant in der Hauptrolle war ganz nett. Und sowieso, habe ich Ihnen schon mal erzählt, dass ich Duncan Jones über alles verehre. Er hat zwei großartige Filme gemacht. Moon und Source Code. Hast du den gesehen? Nee, Source Code habe ich nicht gesehen. Ist der toll. Moon habe ich gesehen. Mit dem Soundtrack. Kannst du noch den Soundtrack? Moon River. Ja, Moon ist... ist ein Instant Classic Shit. Meiner Meinung nach. It's my opinion. Your opinion, yeah. Ja, Gareth Bale für 70 Millionen. Manchester United möchte ihn haben. Ich glaube, wenn Real Madrid 100 plus Millionen geboten hat, wird er auch bestimmt für 70 Millionen dann gehen da. So. Ja, eben, ganz genau. Und dann auch noch zu einem Liga-Konkurrenten und so, klar. Ich glaube nicht, dass Tottenham die macht, zumal es ja auch noch diese ominöse Klausel von Paulinho geben soll, der ja gesagt hat, hier, aber nur wenn Gareth Bale bleibt, dann komme ich. Ne? Genau, richtig. Und ich glaube es fast nicht. Ich kann es mir auch nicht vorstellen. Gareth Bale, ach, das ist so eine Granate, der Typ. Scheiße. Hat der nicht so einen Spitznamen, der Panther oder irgendwie sowas? Dark Knight heißt er eigentlich. Ach so, okay. Galatasaray bietet 15 Millionen für Kevin Prince Boateng. Ja, finde ich, ist ein guter Kurs. 15 Millionen kann man für dieses wirklich im wahrsten Sinne des Wortes enfant terrible zahlen. Ist ein guter. Ich mag ihn nicht. Du magst ihn nicht. Menschlich mag den keiner. Er selbst, ich glaube ich auch nicht. Nee, aber auch von der Spielweise her nicht. Also, echt? Ich brauche den nicht. Okay. Da magst du Cristiano Ronaldos Style auch nicht so? Nee. Okay, Patsche, okay. Ich bin der Meinung, Fußball ist immer noch ein Männersport und kein Schwupensport. Also, die sind mir alle ein bisschen zu metrosexuell. Und ja, vom Look her, meinst du? Vom Look und auch vom Auftreten her, auch auf dem Platz. Ich meine, wenn die fallen, die kriegen ja bald einen Heulkrampf. Ja, und ich weiß nicht, also, Cristiano Ronaldo ist nicht so bekannt, dass er halt so schnell fällt. Ja, aber wenn er fällt, dann macht er sich erstmal die Frisur gerade. Das ist richtig, das ist völlig, völlig richtig. Aber ja, fang mal einen Typen, der über Schallgeschwindigkeit läuft. Oh. Also, Pacho, du kannst spielerisch kannst du über Cristiano Ronaldo nichts sagen. Meine Mama hat mir erklärt, wenn ich nichts Nettes zu sagen habe, dann muss ich still sein. Das bin ich jetzt auch. Findest du den nicht gut, spielerisch? Nein! Nein! Dann diskreditierst du dich, glaube ich, vor der gesamten Fußball. Es ist mir vollkommen egal, ich finde den Typ zum Kotzen. Ja, ist ja gut. Mann, gibt's ja gar nicht. Was soll ich jetzt sagen? Ja, toller Fußballer, aber der Typ geht mir auf den Sack. Ja, nee, der ist doch kein toller Fußballer. Ich finde diese Aussage, was wären sie geworden, wenn sie kein Fußballprofi geworden sind, da hat er gesagt, Superman. Finde ich eine geile Aussage. Ja gut, das ist nicht schlecht, aber nee. Kannst mir jetzt nicht einreden, ich hasse den Kerl. Muss mal ein bisschen ruhig bleiben. Ja. Muss ein bisschen bleiben. Ja. Ein bisschen ruhig bleiben. Mhm. Ja, ich klicke gerade noch mal ein bisschen im World Wide Web rum, weil das waren im Prinzip die Transfer-News. Ich hatte ja gesagt, dass wir über das PEP-System und so noch mal sprechen wollen, aber ich finde, das könnten wir auch gut nachher beim Stammtisch machen, oder? Absolut. Aber wie findest du denn diese Entwicklung, dass auf einmal die ganzen Clubs hunderte von Millionen in einer Woche ausgeben, hier um Cavani zu holen, um Falcao zu holen und was weiß ich, Alter? Ich weiß nicht, ob man das so bezeichnen kann mit die ganzen Clubs. Ich glaube, das ist eine Handvoll Clubs, die das machen. Ja, es ist Paris, es ist Monaco, es ist Chelsea, es ist City, es ist Real Madrid. Ja, oder nicht? Ja, definitiv. Also ich bin da überhaupt nicht für und überhaupt nicht von begeistert, weil es, wie du schon sagst, erstens eine Zweiklassengesellschaft wird und zweitens liegt es da aber auch, glaube ich, nicht an den Spielern per se, sondern eher an den Beratern, wie diese Preise zustande kommen. Und ich finde diese Entwicklung an sich sehr, sehr bedenklich, dass irgendwelche Brüder oder Väter und so weiter dann Berater sind und da natürlich das Beste und das meiste Geld rausholen wollen, ist ja wohl klar, weil die selbst mit daran verdienen. Aber ganz ehrlich, diese ganze Chelsea, Monaco, Paris Saint-Germain-Sache geht mir so auf den Zeiger und ich lache mich so kaputt, wenn sowohl die Paris, als auch Chelsea, als auch Monaco so abstinken nächstes Jahr, weil nicht viele gute Einzelspieler ergeben eine gute Mannschaft. Das darf man nie vergessen, meiner Meinung nach. Und das vergessen diese Vereine aber im Moment. Und ob die dann alle zusammenpassen und sich auch zusammen verstehen und auch zusammen reißen und auch wirklich, ob Spieler dann nur aufgrund ihrer einzelnen Qualität eine gute Mannschaft bilden können, das wage ich sehr zu bezweifeln. Augsburg hat, glaube ich, gestern auch wieder gegen Monaco gewonnen, ne? Hast du es mitbekommen? 1-0. Haben die gestern nochmal gegen Monaco gespielt? Ne, Düsseldorf hatte gegen Monaco gespielt. Ja, und jetzt gestern Augsburg auch gewonnen gegen Monaco. Okay. Also? Ich meine, Düsseldorf, Augsburg, das sind schon Stolpersteine, ne? Absolut, für jeden. Mhm. Für jeden Club, Pacho. Ja, das wären alle Transfer-News. Ich gucke nochmal kurz. Wie findest du das neue Design von Sport 1? Ich bin ja der Meinung, dass viele, sowohl Internetseiten als auch Plattformen, als auch Apps und so weiter, die gehen alle im Moment wieder den Schritt zurück in zweidimensionale Optik. Sowohl bei und in Sport 1. Farben. Ja, genau, also alles so ein bisschen iOS 7-mäßig. Mhm. Alles noch zweidimensional und wer jetzt sagt, stimmt doch gar nicht, da guckt euch mal das Logo von Microsoft an in den letzten Jahren. Ja, das ist seit Windows 8 auch wieder zweidimensional. eBay ganz genauso. Sport 1 macht es jetzt ähnlich. Mhm. Ich finde das alles ein bisschen seltsam, weil das alles ein bisschen nach einem Rückschritt aussieht. Ich glaube aber, das liegt daran, dass die Leute durch Werbung und so weiter, ich meine, ich sehe keine Werbung, wenn ich im Internet unterwegs bin, aber dass, wenn man Werbung sieht, dass sowas dann irgendwo sich besser davon absetzt. Vielleicht liegt es daran, kann ich mir vorstellen. Ich grundsätzlich mag dieses iOS 7 Design, sage ich jetzt mal, ne? Wenn man jetzt mal Apple wieder auch da als Vorreiter nehmen will. Ich mochte diese Pressekonferenz da, diese Keynote von iOS 7. Ich mag dieses puristische Design, ich mag auch das neue eBay-Logo. Ich finde das geradlinig und modern, ich finde das wirklich nett. Ich muss sagen, zu Sport 1, ich finde dieses ganze Design jetzt vom Sender, wie diese ganzen Blenden und so sind, finde ich sehr minderwertig gemacht. Mhm. Aber grundsätzlich, die Page finde ich jetzt schöner. Aber ich muss noch mal was sagen, vielleicht hat es der ein oder andere bei Twitter mitbekommen. Ich war heute mal, weil ich mir dachte, hier Mensch, ne, ist draußen 35 Grad, da gehst du mal besser nicht raus. Hörst du mal ein bisschen bei Sport 1 FM rein? Ach, hast du reingehört, okay. Hast du dann auch vielleicht das letzte Mal gemacht? Hab die App auch gleich auf dem Handy gelöscht? Es ist nicht, also ich war zu Hause, war am WLAN. Mhm. Ja, ich habe eine 100 Mbit Leitung. Auch wenn da vielleicht nicht immer 100 Mbit rankommen. Mhm. Möchte man aber meinen, dass man einen Stream hinbekommt. Möchte man meinen. Man möchte nicht zu viel verlangen und so, aber man kann meinen, dass man so ein Auto- und Radiosender streamen kann, oder? Ja, besonders wenn das auch irgendwelche Podcaster auch, wie wir das auch können, dann sollte man das von denen ja auch verlangen können. Ne? Das ist völlig richtig, aber es war auf der Page nicht möglich, das Ding zum Laufen zu bekommen. Scheiß. Die Ads da sind immer abgekackt und so, also eine Katastrophe. So, dann habe ich es auf dem iPhone nach mehrmaligen Versuche hinbekommen. Die Musik ist scheiße, sie war bei 9011, war sie auch sehr, sehr mainstreamig und sehr, sehr platt, die Musik, so, weißt du, so für den besoffenen Fußballfan mäßig, aber damit konnte ich leben. So, es gab immer schöne Unterhaltung da, immer schöne Podcasts, die man auch sich dann davon runterladen konnte. Die waren auch mal völlig okay, waren jetzt nicht weltbewegend, aber waren okay. Aber was ich so jetzt mitbekommen habe von Sport 1 FM, ist die größte Scheiße aller Zeiten. Ich möchte 9011 wieder haben und ich finde, wir sollten da bald auch mal eine Petition starten. Was mir aufgefallen ist, ist als erstes gewesen, dass wenn ich mit meinem, wie ich es gerne nenne, getunten Firefox da rangehe, ja, der natürlich den Adblocker und den Adblocker für den Adblocker besitzt, ist es so, dass ich diese Seite überhaupt nicht starten kann. Ich habe die Jungs dann natürlich auch direkt angeschrieben, ist doch klar. Welche jetzt? Die, Von Sport FM da, Sport 1 FM. Das lässt sich mit Adblocker nicht benutzen, weil er dann gar nicht startet an den Player. Und ich habe die auch direkt angeschrieben, habe auch recht zügig Antwort bekommen mit den Worten, ja, wir arbeiten dran. Mhm. Ich habe dann nur geantwortet, hättet ihr euch vielleicht vorher mal überlegen sollen. Darauf kam dann keine Antwort mehr. Also ich bin jetzt nicht der große 9011 oder wie es hieß, Hörer gewesen. Aber was mir direkt aufgefallen ist, ich habe es also wie gesagt am PC auch nicht hinbekommen, das hinaufzukriegen, sondern auch erst über die Sport 1 App, die ja diese Sport 1 FM App integriert hat. Als ich das dann zum Laufen gebracht habe, hörte sich das an wie Radio wie vor 20 Jahren. Okay. Also es war halt typische Radio. Sowas ist heutzutage im digitalen Zeitalter nicht mehr vertretbar. Und besonders nicht, wenn so ein großes Unternehmen wie ein Fernsehsender dahinter steckt. Wenn unser eins oder wenn jemand einen Podcast aufnimmt und dann einfach nicht das passende Mikro oder das passende Programm oder sonst irgendwas hat, dann ist das selbst für mich schon ein bisschen nervig, aber dann denke ich mir, gut, das macht, ist alles Hobby und das macht uns alles Spaß. Wenn aber jemand dafür Geld verdient und auch da bei solchen Sport 1 FM und da gibt es ja sicher Intendanten, da gibt es auch einen Obersten und so weiter. Ja. Wenn dann sowas durchgewunken wird und das direkt zu Anfang, ist das für mich ein Armutszeugnis sondergleichen und verdient auch meinerseits, also von meiner Seite, nicht den Hauch voll Unterstützung. Absolut, das habe ich mir auch gedacht. Natürlich kann es am Anfang immer Kinderkrankheiten geben, aber das ist völlig okay, möchte ich fast schon sagen, aber der Hauptdienst, der sollte funktionieren und das war nicht der Fall. Pfui, Sport 1 FM. Nehmt euch mal ein Beispiel an Vierecken 2-Elber. Zum Beispiel. Oder an Red, die haben die 250. Ausgabe. Die haben geschafft, 250 Ausgaben zu stemmen mit, wie Ricky es gesagt hat, mit halt Scheiße. Und, ja. Wer sich das nochmal anhören will, sollte einfach mal Rickys Buß bei iTunes abonnieren, da kann man das dann auch sehr schön mal nachhören. Ja, gleich mal in die Sendung, weil auch wirklich so großartige Podcasts wie Red, so, die einfach von zwei dusseligen Schwachköpfen moderiert werden, finde ich, gebührt auch Respekt und auch Anerkennung. Und das hat Ricky sehr schön in seinem Audiobook gemacht. Es sind 4 Minuten geballte Kompetenz. Kritik, auch sachliche Kritik. Ja. Und das verlinken wir dann gleich mal in den Shownotes. Wir beenden, glaube ich, jetzt erstmal diesen Podcast, denn gleich sind wir beide wieder auf Sendung mit Vierecken 2-Elber Stammtisch. Du wirst gleich erstmal hormonell ein bisschen arbeiten. Vergnügen. Ja, genau, Totscho. Ich werde dann gleich den Podcast online stellen, werde mir dann um 16.30 Uhr die Partie HSV gegen Dortmund angucken und nebenbei werde ich Reds verfollowen bei Twitter. Und schreibe ich denen dann auch mal. Hallo Dennis, du dummes Schwein. Wie geht es dir denn? Das werde ich zum Beispiel dann schreiben, könnt ihr dann auch machen und retweeten vor allen Dingen. Potschum, ich bedanke mich recht herzlich. Ja, ich danke auch und sag mal bis gleich sozusagen. Ne? Oh ja, das hast du schön gesagt, bis gleich. Und ich freue mich wirklich sehr aufs Finale. Ich auch. Potschum, ich verabschiede mich recht herzlich bei dir und auch natürlich bei den Hörern. Tschö. Oh, jetzt habe ich fast, warte, jetzt ist Schluss. Tschüss.